Hier ist der Boss. Ich bin es leid zu warten. Ich will Pikachu. Und versag diesmal nicht. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Wir sind die größten Schurken aller Zeit. Wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ich werde König sein. Und ich die Königin. Und ich der Joker, jeder Übeltat. Gleich gibt es Ärger, richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger. Gleich gibt es Ärger, richtig Ärger. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse. Jane. Holen wir uns Pikachu. Gleich gibt es Ärger. Richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger. Gleich gibt es Ärger. Das Team Rocket kämpft für das Böse. Für Chaos und Wahnsinn und seltene Pokémon. Ich bin so wunderschön. Ich bin für alles der beste Mann. Ihr seid nur Figuren in meinem meisterhaften Plan. Das Team Rocket. Holen wir uns Pikachu. Wir werden es versuchen. Wir werden uns verfluchen. Wir wollen euch gläubig machen. Die Wahrheit ist zum Lachen. Du stehst dem anderen Böses an. Dann haben wir gesiegt. Das ist ein wirklich genialer Plan, wenn ich das so sagen darf. Nicht mal wir können das vermasseln, Jesse. Hört auf zu labern! Gleich geht's los!